SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Das hindert uns nicht daran, einmal quer um die Welt zu reisen. Und das machen wir nämlich hier im Radio mit elektronischer Tanzmusik von überall her. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix und ich bin am Wochenende zuständig für die urbane elektronische Clubmusik. Around the World heisst, ich präsentiere dir heute unter anderem brandneue Sounds aus Israel von den Audio Junkies. Ja, das sind die zwei Jungs, genauer gesagt sind es Brüder aus Tel Aviv, die 2009 mit der Casting-Gewinnerin, nämlich mit dem Mai Feingold, den Monster-Track namens Deeper produziert haben. Immer wieder mal sind sie jetzt hervortreten mit grossartigen Remix. Jetzt haben sie ihre neue EP am Start und ich kann das sagen, heieiei, was für ein Tune. Weiter gibt es neue Sounds aus Holland, von Mon aus Russland, von Overlock, ein absoluter Keimtipp. Und in Australien machen wir auch noch einen kurzen Stopp. Dort ist nämlich der Rich Curtis daheim. Anfangen möchte ich die Weltreise heute mit einem Projekt namens Risiko. Astral Puff heisst, das ist der Alum Rework. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. 2009 haben die beiden Engländer, der Larry Cage und der Adam Helder, in London ein Label Smiley Fingers gegründet. Und ich bin vom ersten Release ein großer Fan von ihnen gewesen. House, niemals langweilig, immer super groovy. Mal Technoido, mal eben ein bisschen Disco-lastiger. Und das hier, das ist die Comedy Smiley Fingers, gerade vom Labelchef selber, nämlich vom Larry Cage heißen, mit seinen Echoes. Und das ist eben genau wieder so ein Track, was sich alle darauf einigen können. Egal, ob eher House-Fans oder Leute, die einfach lieber Techno mögen, der Track funktioniert, egal wie. Das ist Larry Cage mit Echoes. Letzte Woche hat er noch vorgeschwärmt, dass ich schon mal ein Preview gehört habe von der kommenden Guy Gerber-Scheibe. Here comes the rain. ein unglaublich sensibles, verspieltes und ein zuckersüßes Clubbrett. Und da haben wir es. Das kommt aus Israel. Das ist von Guy Gerber zusammen mit Dennis Kurtz produziert. Und das ist auf seinem eigenen Lebens auf A Rumor. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Around the World. Musik von allen fünf Kontinenten. Naja, vier sind es, aber das soll zählen. Findest du auf srf.ch/mentalx. ersten Stopp vorher in Athen beim Stelios Vasiloudis mit La Garantie. Gehen wir jetzt ganz frei nach dem Motto Around the World mal kurz nach Paris zu einem Mann, wo man eigentlich gedacht hat, nein, der wird nie mehr an Glaubwürdigkeit gewinnen. Vor allem nach dem, was er so die letzten 15 Jahre released hat. Ich rede natürlich vom Sébastien Léger. Gut, man muss dazu sagen, vor 10 Jahren hat er sehr, sehr mühsame, sehr äußerst kommerzielle Elektrohaus produziert. Und dann ist halt das passiert, was bei den meisten Superstars passiert. Sie haben sich irgendwann verheizt. 5 Jahre ist ruhig gesehen und seit genau 2 Jahren kommt er wieder zurück, ganz langsam und gemächlich. Und zwar mit den ersten Underground-Releases, unter anderem auf Parkett, das deutsche Label von Sole, oder jetzt hier mit seiner brandneuen Scheibe. Das ist die undergroundige Seite von Sébastien Léger. Track heisst Love Star und ist beim Herman Cataneo auf Subbeat Music rausgekommen. We'll be right back. sensationell. Was für ein Spacer, und zwar aus Down Under, genauer gesagt aus Brisbane. Von dort kommt nämlich der Rich Curtis. Das ist der Underground Sound aus Australien. Der Track heisst «None of this is real» und kommt in 3 Wochen auf dem portugiesischen Label von Pena raus, nämlich Flow Music. Hintergrundinfos, Playlisten und der Podcast zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Hey, übrigens, danke, meine dritte Nummer 1 das Jahr auf iTunes. Da freue ich mich natürlich ganz besonders, vor allem irgendwie, wenn der Holländer, der furchtbare, der Tiesto ganz weit hinter mir ist. Aber der meiste Download ist die Elektro-Podcast, Musik-Podcast von der Schweiz. Ja, yeah. Mentlix Electronic, dein wöchentliche Underground Dance Magazin. Juhu! Top. Menno Hormann. Er kommt aus Holland und ist eigentlich, und das muss man ganz ehrlich sagen, nur der absolute Insider-Begriff, nämlich als Mohn produziert er schon etwa seit 2-3 Jahren immer wieder kleine, aber feine Underground-Perlen. Bis zum Durchbruch hat es jetzt allerdings noch gefehlt. Gut, er gibt auch nicht allzu viel Preise, macht praktisch keine Promotion. Arsch! Lebt wirklich in seinem absolut eigenen Kosmos. Das könnte sich mit dem Release allerdings ändern. Er möchte niemand anders als der Gabriel Ananda, hat ihn jetzt gesigned auf seinem Label Soul Full Techno. Das ist ein Mond und das ist In the Deep. My SRF Virus. Essential Tune. Sie sind zwei Brüder aus Israel, nennen sich Audio-Junkies und für mich haben sie sich schon vor 7 Jahren unsterblich gemacht, nämlich wo sie mit der Castingshow-Gewinnerin von Israel, nämlich der Mai Feingold, einen Deep House-Track aufgenommen hat, der bis heute nachhält. Deeper hat das Teil geheissen und seither sind die beiden Brüder äußerst erfolgreich. Das hier, das ist ihre neue Scheibe, das sind Audio-Junkies, zusammen mit Haptic und zwar auf dem spanischen Label Syncopat. Das hier ist Essential. Dream. You said you Anita und Antina ist das mit Feelings. Zum zweiten Mal heute so mit in der Rotation. Letzte Woche mit Essential Tune und da haben natürlich Pflichtprogramm heute nochmal. Hintergrundinfos, Playlisten bei uns auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. Digweed, you're listening to Virus Radio with Mental X. Vollpackt ist, dann ist es meistens irgendwas aus Südfrankreich. Da ist es tatsächlich so, nämlich Deo produziert unter anderem für In-Lab Music oder wie da. Das ist die Comedy Manual Music. Das Stück heisst Ghost, das ist richtig herzerwärmender Sound. We'll be right back. fantastische elektronische Clubmusik kommt natürlich von überall auf der Welt. Darum habe ich auch die heutige Sendung Around the World genannt. Ich habe schon Tracks aus Australien vorgestellt, zum Beispiel von Rich Curtis, von Guy Gerber aus Tel Aviv. Ebenfalls aus Tel Aviv kommen Audio Junkies mit ihrem Monster Track featuring Haptic. Und da gehen wir nochmal schnell nach Holland. Einfach mit einem Track, naja, Nomen ist Omen. Und zwar Brassbreak ist das mit Beyond. Hast du jetzt eingeschaltet? Kein Problem. Spätestens ab Montag bekommst du die komplette Sendung als Podcast zum gratis Download auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich auch auf iTunes for free. Yeah! We'll be right back. Russland ist immer spektakulär. Das wissen wir alle spätestens seit dem Juan Rill. Aber nicht zuletzt wegen dem jungen Herrn hier, Daniil Kolotovtschenko aus Kursk. Wenn er gefunden hat, naja, der Name könnte noch so ein paar Komplikationen mit sich bringen, nenne ich mir einfach Overlock. Und als Overlock produziert er sehr erfolgreich Techno-Tracks, sehr delikate Techno-Tracks. Das hat auch das legendäre Bonsai-Label gefunden. Die haben nämlich unter Vertrag genommen. Das ist Overlock, einer von meinen Super Essentials vor diesem Wochenende. Und zwar mit Schwärmer. SRF Virus Essential Tune. praktisch einmal im Monat gibt es eine neue Camelfahrt. Gut, das Duo ist auch wirklich kongenial. Das beweisen sie einmal mehr da mit ihrer neuen Scheibe, und zwar das System of Suara Music. Ja, ja, Suara. Das ist einfach so ein Label, spanisches Haus- und Techno-Label, das du blind kaufen kannst, weil einfach wirklich nur hochqualitatives Material dort released wird. Camelfahrt ist übrigens erst gerade kürzlich im Hive Club in Zürich gesehen und wo wir auch gerade im Hive sind. Auch morgens oben gibt es ziemlich exakt sättige Sounds. Was genau passiert, das erfährst du in einer Club Selections. Und zwar in einer halben Stunde hier auf SRF Virus. allerhöchste Zeit wieder mal für einen Shake-Klassiker. Da hat sich in den letzten 17 Jahren einiges angesammelt. Diesmal reisen wir zurück ins Jahr 2009. Das legendäre Label Bedrock, ja, das Label von Nick Muir und John Digweed, hat das 100. Release gehabt und John Digweed hat sich überlegt, wem geben wir die Zahl? Wem geben wir die Jubiläumsausgabe? Dann hat er gefunden, okay, ich nehme jetzt einfach mal die teuersten und angesagtesten Produzenten von unserer Zeit, hat der Guy Jay und der Henry Seiss angefragt, würdet ihr zusammen einen Track machen? Meridian hat er geheissen und heisst er natürlich auch heute noch. Und dann hat er gefunden, das reicht aber nicht. Wir wollen das Ganze noch zusätzlich remixen, nämlich von niemand anderem als Pryda. Und naja, das ist wirklich so ein Monster-Tune. Und bis heute immer noch sehr, sehr präsent in meiner Plattenkiste ist Guy J zusammen mit Henry Seiss Meridian im Pryda-Remix auf Bedrock Music. wo ich als junger Mann, der genau exakt vor 20 Jahren das Vinyl in der Hand gehabt habe, auspackt, auf den Plattenspieler gelegt und fand so, wow, was für ein Sound. Und wer ist vor allem Phoenix? Hinter diesem Projekt steckt niemand anders als der Jameson und der Sutton. Die sind dann auch noch ziemlich bekannt worden als Evolution, haben dann unter anderem DJ Sascha seine Sachen co-produziert und so weiter und so fort. Zum Jubiläum, 20 Jahre vor diesem Monster-Track, hat man Remixes anfertigen lassen. Und ja, man hat sich nicht lumpen lassen. Man ist zu Formerly Know als Tilt gegangen, sprich zu Parks und Wilson und Quivo, dann einen Remix gemacht und das da ist schon der 2017 Tilt Remix von Phoenix. We'll be right back. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. House, made in UK. Naja, gut, wenn nicht von Hofer oder sonst. Ebenfalls erhielt mit The Visions of Acid. Relativ gut merkbar. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentalx. Wenn alles klappt, bekommst du jetzt oben noch den Podcast online. Sonst alles spätestens ab Montag zusammen mit der Playlist auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch auf iTunes. Hast du eine Idee, was du am Wochenende machst? Ich habe meine Club Selections und dort empfehle ich dir wirklich nur die coolen Sachen, die ich auch selber angehen würde, weil das aber meistens etwa 10 Stück sind. Man kann ja nicht an jede Party gehen. Was wo genau, wenn passiert morgen, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Morgen nach dem Hive Club in Zürich gibt es genau solche Sound. Und zwar mit zwei Italiano. Und zwar einerseits Undercut, ein Act, der hier regelmäßig auf und ab spielt. Und als DJ eine Frau ist Francesca Lombardo unterwegs. In der Kaserne heisst es Rave Reason. Und dort kommt der Papa Love Parade, nämlich der Dr. Motte. In Bern kannst du zum Beispiel morgens oben in Bonsoir Club gehen. Dort ist ein Kellerkind, ein sehr renommierter Schweizer DJ und Produzent, der unter anderem auf Stil vor Talent seine Tracks released, während in Ritual die Sätze auf dem Classico in Bern, und zwar auf der dritten Raum. In Basel im Nordstein haben wir den Timo Maas. Naja. Er hat eine grosse Fanbase und vielleicht magst du ihn ja und dann gehst du mal so oben ins Nordstein. Ich halte mich dort einfach mal schön zurück. Goa Sound bekommst du morgens oben im Borderline und zwar mit Synphonics. Yeah! Down. frische elektronische Clubmusik von überall auf der Welt. Darum habe ich die heutige Episode Mental X Electronic auch Around the World genannt. Ich habe heute so ein paar brandneue Tunes aus Israel vorgestellt, unter anderem vom Guy Gerber und den Audio Junkies. Weiter sind wir nach Russland gereist, haben beim Overlock reingelost. Nach Holland sind wir gewechselt, dort hat es Tracks vom Mond runter gehabt. Und die komplette Playlist, die findest du ab Montag auf srf.ch/mentalx. Dort findest du dann alle spätestens ab Montag auch den Podcast zum Gratis-Downloaden. Den Podcast bekommst du natürlich wie gewohnt auf iTunes. Einfach mentalx oben im Suchen eingeben, schon hast du 3 Stunden Sound von unterwegs. So, das hier ist der Steve Perry, DJ-Ikone aus Liverpool. Zusammen mit Dave Seaman hat er Selador. Das ist der Track Magican, das ist der Steve Perry Remix, den wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Freitag. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio, hinter den Turntables und natürlich da am Umschaken. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.